Protokolle 5.11. Das wesentlichste Problem unserer Regierung ist, den öffentlichen Geist durch Kritik zu lähmen, den Menschen das Denken abzugewöhnen, weil das Überlegen Widerstand erzeugt und den Geist durch Phrasendrescherei ohne Sinn und Verstand auf Abwege zu lenken.